na Straße, na Auftrag erhalten. Es klebt manche Scheibe, ein Schuss, der knallt. Mit Farbe bewaffnet und Pinsel zur Hand spielt er den David-Stern an so mancher Wand. Man hat es damals schon als Kristall nach. Eine super Idee hat es sehr viel gebracht. Sie machten es vor, wir machten es jetzt. Und wer sich nicht wollt, wird von Kugeln zerfetzt. Versteckt man sie ja wohl lange genug, und es ist vorbei mit dem jüdischen Trunk. Es mahnen die Zeichen an Türen und Wand. Vorsicht, Jude, der ist verbannt. Es damals schon als Kristall nach. Eine super Idee hat es sehr viel gebracht. Sie machten es vor, wir machen es jetzt. Und wer sich nicht wollt, wird von Kugeln zerfetzt. Und schlägt die Augen der Jahre herbei, als wäre wenn der Geschäftsmann verteilt. Und stoppt, wenn wir ihre Morgen drauf planen. Was sollen wir denn denn den jüdischen Bahn? Man hat es damals schon als Kristall nach. Eine super Idee hat es sehr viel gebracht. Sie machten es vor und wir machen es jetzt. Und wer sich nicht wollt, wird von Kugeln zerfetzt. Sie sollen verschwinden wie Seuche und Pest. Sie sind eine Gefahr und geben uns den Rest. Siehst du einen Stern, ja dann sei auf der Hut. Wer ist der Böse? Drum da sind Juden. Man hat es damals schon als Kristall nach. Eine super Idee hat es sehr viel gebracht. Sie machten es vor und wir machen es jetzt. Und wer sich nicht wollt, wird von Kugeln zerfetzt. Und wer sich nicht wollt, wird von Kugeln zerfetzt. Und wer sich nicht wollt, wird von Kugeln zerfetzt.